Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 13. 2 Minuten gingen sie, ohne etwas zu sagen. Sie bereute ihre harten Worte. Vielleicht hatte er noch dazu recht mit allem, was er sagte. Wusste sie, ob dieser Mensch nicht in Wochen mehr gesehen hatte als sie in Jahren? Sie gingen immer noch schweigend. Er war wieder vollkommen ruhig und spielte gleichgültig mit seinem Taschentuch. In einigen Minuten mussten sie an den Pfarrhof kommen. Da sagte sie, »Ist Ihre Hand sehr verletzt? Darf ich sehen?« In diesem Augenblick, in dem sie ihm so nahe stand, den Kopf über seine Hand gebeugt, sodass er den Duft ihres Haares und Halses spürte und in dem kein Wort gesprochen wurde, drückte er sie zuerst mit dem einen Arm an sich und dann, als sie sich dagegen wehrte, auch mit dem anderen Arm, presste sie lange an seine Brust und hob sie beinahe von der Erde auf. Er fühlte, dass sich ihr Rücken bog und dass sie sich ergab. Schwer und köstlich ruhte sie in seiner Umarmung und ihre Augen sahen halb verschleiert in die seinen. Er sprach zu ihr, sagte, dass sie herrlich sei und dass sie bis ans Ende seines Lebens die Liebe seiner Liebe sein werde. Schon früher sei ein Mann für sie in den Tod gegangen, das würde auch er tun, auf den kleinsten Wink, auf ein Wort hin. Und während er sie zärtlicher und zärtlicher an sich drückte, sagte er ein um das andere Mal, ich liebe dich, ich liebe dich. Sie leistete keinen Widerstand mehr. Ihr Kopf sank ein wenig auf seinen linken Arm hinüber, und er küsste sie brennend in kurzen Zwischenräumen, nur von den zärtlichsten Worten unterbrochen. Er merkte deutlich, dass sie sich an ihn schmiegte, und wenn er sie küsste, schloss sie die Augen. »Komm morgen zum Baum. Du weißt den Baum, die Espe. Komm, ich liebe dich, Dagny. Komm, wann du willst. Komm um 7 Uhr.« Sie sagte nur, »Lassen Sie mich los jetzt.« Und langsam löste sie sich aus seinen Armen. Sie blieb einen Augenblick stehen und sah um sich. Ihr Gesicht bekam einen immer verwirrteren Ausdruck. Schließlich zitterte ein hilfloses Zucken um ihren Mund. Sie ging zu einem Stein am Wegrand und setzte sich. Sie weinte. Er beugte sich über sie und sprach leise. Das dauerte ein paar Minuten. Plötzlich springt sie auf, mit geballten Händen, bleich vor Zorn. Sie presst die Hände gegen die Brust und sagt rasend, Sie sind ein erbärmlicher Mensch. Oh Gott, wie erbärmlich Sie sind. Wie konnten Sie das tun? Dann begann sie wieder zu weinen. Sie wollen sogar, dass ich Sie wieder treffe, sagte sie. Aber ich treffe Sie nicht. Ich will Sie nicht mehr sehen. Sie sind ein Schurke. Und sie begann heimwärts zu gehen. Trotzdem wollte er ihr folgen, aber sie wehrte ihn ab. Er blieb stehen und sah ihr nach, bis sie sich 10, 20 Schritte entfernt hatte. Da ballt auch er die Hände, läuft ihr nach, trotz ihrem Verbot, läuft ihr nach und zwingt sie, wieder stehen zu bleiben. »Ich will Ihnen nichts Böses zufügen«, sagt er, »haben Sie doch ein wenig Mitleid mit mir. So wie ich jetzt hier vor Ihnen stehe, bin ich bereit, mich zu töten, nur um Sie von mir zu befreien. Ich unterliege einer Macht, über die ich nicht Herr bin. Und es ist doch nicht nur meine Schuld, dass ich Sie auf meinem Wege getroffen habe.« Dann wandte er sich um und ging. Die schweren Schultern auf dem kurzen Körper zuckten unaufhörlich, während er sich entfernte. Er sah niemand, er kannte kein Gesicht, und besann sich erst wieder, nachdem er durch die ganze Stadt gegangen war und sich vor der Treppe des Hotels befand. In den folgenden Tagen war Nagel nicht in der Stadt. Er machte eine Reise mit dem Dampfer und sein Zimmer im Hotel war abgesperrt. Niemand wusste, wo er sich aufhielt. Er war an Bord eines nordwärts fahrenden Schiffes gegangen und vielleicht nur zu seiner Zerstreuung verreist. Als er eines Morgens, sehr früh, noch ehe die Stadt auf den Beinen war, zurückkam, sah er bleich und verwacht aus. Trotzdem ging er nicht ins Hotel hinauf, sondern lief erst noch eine gute Weile auf dem Quai auf und ab und schlug danach einen neuen Weg nach Intwicken hinaus ein, wo es eben aus dem Schornstein der Dampfmühle zu rauchen begann. Er war nicht lange fort und trieb sich offenbar nur herum, um ein paar Stunden totzuschlagen. Als der Verkehr auf dem Markt anfing, war er dort. Er stand an der Ecke des Postgebäudes und beobachtete aufmerksam alle Kommenden und Gehenden. Und als er Martha Gudes grünen Rock sah, trat er vor und grüßte. »Sie möge entschuldigen, sie habe ihn vielleicht vergessen. Sein Name sei Nagel, er habe auf den Stuhl geboten, den alten Stuhl. Vielleicht sei er bereits verkauft.« »Nein, er sei nicht verkauft.« »Gut. Und es sei wohl auch kein anderer bei ihr gewesen und habe den Preis hinaufgeschraubt, kein Liebhaber?« »Doch, aber was? Wirklich? Sind andere da gewesen?« »Was Sie sagen, eine Dame?« »Ja, diese schrecklichen Frauenzimmer. Die mussten ihre Nase in alles hineinstecken.« »Sie hat also von dieser Rarität von einem Stuhl gehört und muss ihn sofort an sich bringen.« »Aber was bot sie denn? Wie hoch ging sie?« »Ich sage Ihnen, ich lasse mir den Stuhl um keinen Preis entgehen. Der Teufel soll mich, wenn ich das tue.« Martha wurde durch seine Heftigkeit verwirrt und beeilte sich zu antworten, »Nein, nein, Sie sollen ihn ja auch haben, mit Vergnügen.« »Darf ich dann also heute Abend gegen 8 Uhr zu Ihnen kommen und die Sache abschließen?« »Ja, das könne er vielleicht, aber solle sie ihm nicht lieber den Stuhl ins Hotel senden, dann wäre es abgemacht.« »Durchaus nicht, durchaus nicht. Das ließ er auf keinen Fall zu. Ein solches Ding müsse sorgfältig und mit geübten Händen behandelt werden. Er litte nicht einmal, dass ein Fremder ihn ansehe. Um 8 Uhr würde er dort sein.« »Hören Sie, da falle ihm ein, kein Staubtuch daran, nichts abwaschen. Um Gottes Willen, keinen Tropfen Wasser.« Nagel ging im Hotel sofort in sein Zimmer, wo er sich mit allen Kleidern auf das Bett legte und in einem Zug schwer und ruhig bis gegen Abend schlief. So wie er zu Abend gegessen hatte, begab er sich zum Quai hinunter zu Martha Gudes kleinem Haus. Es war 8 Uhr. Er klopfte an und trat ein. Die Stube war erst vor kurzem gewischt worden, der Boden rein und die Fenster geputzt. Martha selbst hatte sogar ein Perlenband um den Hals gelegt. Es war klar, dass er erwartet wurde. Er grüßte, setzte sich und begann sofort mit den Verhandlungen. Sie gab auch jetzt in keiner Weise nach, im Gegenteil. Sie war hartnäckiger denn je und wollte ihm beständig den Stuhl umsonst geben. Endlich stellte er sich wütend, drohte damit, ihr 500 Kronen ins Gesicht zu werfen und mit dem Stuhl davonzulaufen. Ja, das hätte sie verdient. Eine solche Unvernunft hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht angetroffen. Und auf den Tisch schlagend fragte er, ob sie denn völlig verrückt sei. »Wissen Sie was?« sagte er und sah sie scharf an. »Ihr Widerstand fängt wirklich an, mich misstrauisch zu machen. Antworten Sie mir aufrichtig. Der Stuhl ist doch wohl ehrlich erworben.« »Ja, denn ich will Ihnen sagen, ich habe es mit allen möglichen Leuten zu tun. Und man kann niemals vorsichtig genug sein. Wenn der Stuhl durch Schwindelei oder Zweideutigkeit in Ihren Besitz gekommen ist, wage ich nicht, mich mit der Sache zu befassen. Ich bitte Sie übrigens, mir zu verzeihen, wenn ich Ihre Weigerung missverstehe.« Und er beschwor sie eindringlich, ihm die Wahrheit zu sagen. Durch dieses Misstrauen verwirrt, halb erschreckt und halb verletzt, rechtfertigte sie sich sofort. Der Stuhl sei von ihrem Großvater heimgebracht worden und seit einem Jahrhundert im Besitz der Familie. Er dürfe nicht glauben, dass sie in dieser Beziehung etwas verheimliche. Sie bekam Tränen in die Augen. »Gut, dann wolle er wirklich diesem Unsinn ein Ende machen und damit Punktum«, er griff nach der Brieftasche. Sie trat einen Schritt vor, wie um ihn noch einmal zu hindern, er aber legte, ohne sich stören zu lassen, die beiden roten Scheine auf den Tisch und schlug die Brieftasche wieder zu. »Bitte«, sagte er. »Geben Sie mir jedenfalls nur 50 Kronen«, bat sie. Und sie war in diesem Augenblick so ratlos, dass sie ihm zweimal über das Haar strich, als sie ihn darum bat, nur um ihn zum Nachgeben zu bewegen. Sie wusste selbst nicht, was sie tat. Aber sie strich ihm über das Haar und bat ihn wiederum, doch nur 50 Kronen zu bezahlen. Das ungeschickte Menschenkind hatte immer noch nasse Augen. Er hob den Kopf und sah sie an. Diese weißhaarige Armenhäuslerin, dieses Mädchen von 40 Jahren, mit einem Blick, der noch schwarz und glühend war, und doch mit einem Wesen, das an eine Nonne erinnerte. Diese eigentümliche und fremdartige Schönheit wirkte auf ihn und machte ihn einen Augenblick wankend. Er nahm ihre Hand, streichelte sie und sagte, »Gott, wie sonderbar Sie sind!« Im gleichen Augenblick aber stand er schnell von seinem Sessel auf und ließ ihre Hand los. »Dann hoffe ich also, dass Sie nichts dagegen haben, wenn ich den Stuhl jetzt sofort mit mir nehme«, sagte er, und er nahm den Stuhl an sich. Sie hatte offenbar keine Furcht mehr vor ihm. Als sie sah, dass seine Hände bei der Berührung des alten Möbels schmutzig wurden, griff sie sogleich in die Tasche und reichte ihm ihr Taschentuch, damit er sich abwischen könne. Das Geld lag noch auf dem Tisch. »Darf ich übrigens fragen, ob es nicht am besten wäre, Sie behielten die Geschichte von diesem Handel möglichst für sich? Es ist doch besser, wenn nicht die ganze Stadt davon erfährt, nicht wahr?« »Ja«, sagte sie gedankenvoll. »An Ihrer Stelle würde ich das Geld sofort verstecken. Oder ich würde eigentlich erst etwas vor das Fenster hängen. Nehmen Sie den Rock dort.« »Wird es dann nicht zu dunkel?« meinte sie. Aber sie nahm doch den Rock und hängte ihn auf, und Nagel half ihr dabei. »Das hätten wir übrigens gleich tun sollen«, sagte er dann. »Es könnte sich schlecht ausnehmen, wenn mich die Leute hier drinnen sehen würden.« Darauf antwortete sie nichts. Sie nahm das Geld vom Tisch, reichte ihm ihre Hand und bewegte die Lippen, brachte jedoch kein Wort hervor. Aber noch während er dasteht und ihre Hand hält, sagt er plötzlich, »Hören Sie, darf ich Sie fragen? Es ist vielleicht ziemlich hart für Sie, sich durchzuschlagen, ich meine, ohne Hilfe, ohne Unterstützung. Sie beziehen vielleicht eine kleine Unterstützung?« »Ja.« »Liebes Fräulein, verzeihen Sie, dass ich frage, es fiel mir nur ein, wenn man Wind davon bekommt, dass Sie etwas Geld haben, so erhalten Sie nicht allein keine Unterstützung mehr, sondern Ihr Geld wird sogar beschlagnahmt. Deshalb gilt es, unseren Handel vor jedermann geheim zu halten, verstehen Sie das? Ich will Ihnen nur als praktischer Mann raten. Sie sagen zu keiner lebenden Seele, dass wir dieses Geschäft gehabt haben. Da fällt mir übrigens auch noch ein, dass ich Ihnen kleinere Scheine geben muss, damit Sie nicht zu wechseln brauchen.« Alles bedenkt er, jede Zufälligkeit. Er setzt sich wieder hin und zählt die kleinen Scheine auf. Er zählt nicht genau, er gibt ihr sein ganzes Kleingeld, das er auf gut Glück herausnimmt und zu einem Bündel zusammenrollt. »So, verstecken Sie das jetzt«, befiehlt er. Und sie wendet sich ab, hakt ihr Leibchen auf und verbirgt das Geld auf ihrer Brust. Als sie damit fertig ist, erhebt er sich jedoch noch immer nicht, er bleibt sitzen und fragt gleichsam zufällig, »Was wollte ich doch sagen? Sie kennen vielleicht Minute?« Und es fiel ihm auf, dass sie flammend rot wurde. »Ich habe ihn ein paar Mal getroffen«, fährt Nagel fort. »Ich halte viel von ihm. Er ist sicher treu wie Gold. Augenblicklich hat er den Auftrag von mir, mir eine Geige zu besorgen. Und das tut er gewiss, glauben Sie nicht? Na, Sie kennen ihn vielleicht nicht.« »Doch.« »Ach, es ist ja wahr. Er erzählte mir, dass er bei Ihnen einige Blumen zu einem Begräbnis gekauft habe, zu Carlsons Begräbnis. Sagen Sie mir, Sie kennen ihn vielleicht ziemlich gut? Was halten Sie von ihm? Sie sind doch wohl auch der Meinung, dass er meinen Auftrag auf jeden Fall zufriedenstellend ausführen kann. Wenn man es mit so vielen Menschen zu tun hat, muss man sich bisweilen erkundigen. Ich habe einmal eine Summe Geldes verloren, eben weil ich blind auf einen Mann vertraute, ohne mich über ihn zu erkundigen. Das war in Hamburg.« Martha steht immer noch vor ihm und stützt sich auf den Tisch. Sie ist unruhig. Schließlich sagt sie ziemlich heftig, »Nein, nein, sprechen Sie nicht von ihm.« »Von wem soll ich nicht sprechen?« »Von Johannes. Von Minute.« »Heißt Minute Johannes?« »Ja, Johannes.« »Heißt er wirklich Johannes?« »Ja.« Nagel schweigt. Diese einfache Auskunft, dass Minute Johannes heißt, gibt seinen Gedanken einen Stoß, verändert sogar für einen Augenblick seinen Gesichtsausdruck. Eine Weile sitzt er ganz sprachlos da, dann fragt er, »Und warum nennen Sie ihn Johannes, nicht Gröger, nicht Minute?« Verlegen antwortet sie und schlägt die Augen nieder, »Wir kennen einander, seit wir Kinder waren.« Jetzt sagt Nagel halb scherzend und im Ton höchster Gleichgültigkeit, Wissen Sie, welchen Eindruck ich bekommen habe? Dass Minuta eigentlich stark in Sie verliebt sein muss. Ja, das ist mir wirklich aufgefallen. Und es wundert mich nicht sehr, obwohl ich zugeben muss, dass Minuta doch dabei etwas dreist ist. Nicht wahr? Erstens ist er doch kein Jüngling mehr. Und dann ist er ja auch etwas verkrüppelt. Aber mein Gott, die Frauen sind oft so sonderbar. Wenn sie die Lust ankommt, gehen sie hin und werfen sich aus freiem Willen vollkommen weg. Im Jahr 1886 war ich Zeuge der sonderbaren Tatsache, dass eine junge Dame aus meinem Bekanntenkreis sich einfach mit dem Laufburschen ihres Vaters verheiratete. Ich werde das niemals vergessen. Er war Lehrling im Geschäft, ein Kind, 16, 17 Jahre, ohne Spur von einem Bart. Aber schön war er, ja, ganz wunderbar, das muss ich zugeben. Mit einer wütenden Liebe warf sie sich über dieses Kind und zog mit ihm ins Ausland. Ein halbes Jahr später kam sie zurück und da war die Liebe weg. Na, dann langweilte sie sich ein paar Monate zu Tode, verheiratet war sie und insofern war die Sache erledigt. Was sollte sie tun? Da schlägt sie auf den Tisch und dreht der Welt eine Nase, beginnt sich auszutoben, treibt sich mit Studenten und Kommis herum und endet damit, dass man sie La Glue nannte. Es war ein Jammer. Aber noch einmal setzt sie die Menschen in Erstaunen. Nachdem sie sich ein paar Jahre auf diese vortreffliche Art unterhalten hat, beginnt sie plötzlich eines Tages Novellen zu schreiben. Sie wird Schriftstellerin. Und man sagt, sie habe großes Talent. Sie war unglaublich gelehrig. Diese 2 Jahre unter Studenten und Handlungsgehilfen hatten sie außerordentlich gereift und sie die Kniffe gelehrt, wie man Bücher schreibt. Von diesem Tag an schrieb sie die ausgezeichnetsten Dinge. Tja, das war ein Teufelsfrauenzimmer. Aber so seid ihr Frauen. Ein 17-jähriger Laufbursche kann sie wahrlich töricht machen. Ich bin sicher, dass auch Minuta nicht allein durch die Welt zu gehen brauchte, wenn er sich ein wenig Mühe gäbe, sich ein wenig ins Zeug legte. Er hat nämlich etwas an sich, was sogar einen Mann berühren kann. Ja, was auch mich für ihn einnimmt. Sein Herz ist so herausfordernd rein und in seinem Munde ist keine Falschheit. Nicht wahr? Sie kennen ihn in- und auswendig und wissen, dass es so ist. Was soll man aber von seinem Onkel, dem Kohlenhändler, sagen? Ein alter Schleicher, habe ich mir gedacht. Ein unangenehmer Mensch. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich Minuta das Geschäft aufrechterhält. Nun frage ich mich aber, warum sollte er nicht auch sein eigenes Geschäft aufrechterhalten können? Kurz gesagt, Minuta vermag, wann es auch sei, eine Familie zu versorgen. Sie schütteln den Kopf? Na dann nicht. Sie werden ungeduldig und langweilen sich bei diesem Gespräch über einen gleichgültigen Menschen. Naja, dazu haben Sie auch allen Grund. Hören Sie, weil es mir eben einfällt, Sie sollten nachts Ihre Tür recht gut verschließen. Sie sehen mich so ängstlich an. Ich will Ihnen ja nur sagen, dass Sie, besonders jetzt, da Sie Geld haben und auf das Sie aufpassen müssen, nicht von jedem nur das Beste glauben dürfen. Ich habe nicht gerade gehört, dass es unsicher in der Stadt sei. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Gegen 2 Uhr, wissen Sie, ist es hier in dieser Gegend ziemlich dunkel. Und gerade gegen 2 Uhr habe ich vor meinen eigenen Fenstern einen verdächtigen Lärm gehört. Ja, ja, Sie sind doch nicht böse, weil ich Ihnen diesen Rat gegeben habe. Leben Sie nun wohl. Ich freue mich, dass ich Ihnen schließlich doch noch den Stuhl entrissen habe. Leben Sie wohl. Dabei drückte er Ihre Hand. In der Tür wandte er sich noch einmal um und sagte, »Hören Sie, es ist am besten, wenn Sie sagen, ich habe Ihnen nur ein paar Kronen für den Stuhl gegeben, keinen Schilling mehr, denn sonst wird das Geld beschlagnahmt. Denken Sie daran. Nicht wahr? Ich kann mich darauf verlassen.« »Ja«, antwortete sie. Er ging fort und nahm den Stuhl mit. Er strahlte über das ganze Gesicht, kicherte und lachte laut, als habe er einen ganz besonders pfiffigen Streich begangen. »Wie wird sie sich jetzt freuen«, sagte er aufgeräumt. »Sie wird heute Nacht vor lauter Reichtum kaum schlafen können.« Als er heimkam, saß Minuta da und wartete auf ihn. Minuta kam von der Probe und hatte einen Stoß Plakate unter dem Arm. Ja, die lebenden Bilder versprechen sehr gut zu werden. Sie sollten Szenen aus der Geschichte vorstellen und würden in verschiedenfarbigem Licht vorgeführt. Er selbst habe eine Statistenrolle. Und wann solle der Basar beginnen? Am Donnerstag werde er eröffnet, am 9. Juli, dem Geburtstag der Königin. Aber schon heute Abend solle Minute überall die Plakate anheften. Man habe sogar die Erlaubnis bekommen, eins am Friedhofstor anzukleben. Er sei übrigens gekommen, um wegen der Geige Bescheid zu sagen. Es sei ihm nicht möglich gewesen, eine aufzutreiben. Die einzige brauchbare Geige in der Stadt sei nicht verkäuflich. Sie gehöre dem Organisten, der sie auf dem Basar brauche. Na, da ist also nichts zu machen. Minute will wieder gehen. Während er schon mit der Mütze in der Hand dasteht, sagt Nagel, sollten wir nicht einen stillen Becher miteinander leeren? Ich will Ihnen nämlich sagen, ich bin heute Abend gut aufgelegt. Es ist mir etwas Glückliches widerfahren. Denken Sie, ich bin mit vieler Anstrengung endlich in den Besitz eines Möbels gekommen, wie es kein anderer Sammler im Land sein eigen nennt. Sehen Sie diesen Stuhl hier, eine Perle. Ich verkaufe ihn nicht für ein Vermögen. Und aus diesem Anlass möchte ich so gern ein Glas mit Ihnen trinken, wenn Sie nichts dagegen haben. Die Plakate können Sie ja morgen anschlagen. Nein, ich kann mein Glück heute gar nicht vergessen. Sie wissen vielleicht nicht, dass ich gelegentlich auch Sammler bin. Und diesen Stuhl hier, wissen Sie, wie ich den in die Klauen bekam? Zufall. Schweineglück. Ich gehe eines Tages auf der Straße, komme an einem kleinen Haus unten am Quai vorüber und schaue aus alter Gewohnheit im Vorbeigehen schräg durch das Fenster hinein. Da bleibe ich auf einmal stehen, mein Blick fällt auf diesen Stuhl und ich sehe sofort, was er wert ist. Ich klopfe an und gehe in das Haus. Eine ältere weißhaarige Dame empfängt mich. Ja, wie hieß sie doch? Na, das kann ja auch gleich sein. Sie kennen sie vielleicht doch nicht. Fräulein Gude war es, glaube ich, Martha Gude oder so ähnlich. Schön, sie weigerte sich, den Stuhl herzugeben. Aber ich rede ihr so lange zu, bis ich ein bestimmtes Versprechen bekomme. Und heute also habe ich ihn mir geholt. Aber das Beste von allem ist, dass ich ihn umsonst bekommen habe. Sie gab ihn mir gratis. Ich warf ihr ein paar Kronen auf den Tisch, damit sie es nicht bereuen sollte. Aber der Stuhl ist Hunderte wert. Das bitte ich Sie für sich zu behalten. Man möchte sich doch nicht gerne etwas Schlechtes nachsagen lassen. Ich habe mir ja auch nichts vorzuwerfen. Das Fräulein verstand sich nicht auf den Handel. Und ich, der ich Fachmann und Käufer war, hatte nicht die Verpflichtung, ihren Vorteil zu wahren, nicht wahr? Man darf doch nicht dumm sein, man muss seinen eigenen Vorteil wahren. Das ist der Kampf ums Dasein. Können Sie mir nun also abschlagen, ein Glas Wein mit mir zu trinken? Minute bestand darauf, dass er fort müsse. Schade, fährt Nagel fort. Ich hatte mich auf eine Unterhaltung mit Ihnen gefreut. Sie sind der einzige Mann hier am Ort, der mein Interesse erregt, der einzige, den im Auge zu behalten sich sozusagen lohnt. Im Auge zu behalten, also. Sie heißen ja obendrein Johannes. Lieber Freund, das habe ich schon lange gewusst, ohne dass es mir jemand erzählt hätte. Ja, erschrecken Sie nur nicht wieder. Es ist doch ein schandbares Unglück, dass die Leute immer Angst vor mir haben. Sie starrten mich wirklich einen Augenblick lang entsetzt an. Minute war jetzt an die Tür gekommen. Es schien, als wolle er kurzen Prozess machen und das Zimmer sofort verlassen. Das Gespräch wurde auch immer unheimlicher. »Ist heute der 6. Juli?« fragte Nagel plötzlich. »Ja«, antwortete Minute, »heute ist der 6. Juli.« Damit legte er die Hand auf die Türklinke. Nagel nähert sich ihm langsam, rückt ihm dicht auf den Leib, starrt ihm ins Gesicht und legt gleichzeitig seine Hände auf den Rücken. Während er in dieser Stellung verharrt, fragt er mit flüsternder Stimme, »Und wo waren Sie am 6. Juni?« Minute antwortete nicht, kein Wort. Von Schrecken gepackt vor diesen starrenden Augen und dem geheimnisvollen Flüstern, außerstande, diese kleine, desperate Frage nach einem Tag, einem Datum des vorigen Monats zu verstehen, reißt er hastig die Tür auf und taumelt auf den Gang hinaus. Hier wirbelt er einen Augenblick umher und findet die Treppe nicht, und währenddem steht Nagel in der Tür und ruft ihm zu, Nein, nein, das ist verrückt. Ich bitte Sie, es zu vergessen. Ich werde es Ihnen ein andermal erklären. Ein andermal. Aber Minute hörte nichts. Er war schon im Gang unten, bevor Nagel ausgesprochen hatte, und von dort lief er, ohne nach rechts oder links zu sehen, auf die Straße hinaus, zum Marktplatz, bis zu dem großen Pumpbrunnen, wo er in die erste beste Seitenstraße einbog und verschwand. Eine Stunde später, es war 10 Uhr, zündete Nagel sich eine Zigarre an und verließ das Hotel. Die Stadt war noch nicht zur Ruhe gegangen. Auf dem Weg nach dem Pfarrhof sah man eine Menge Spaziergänger, die sich langsamen Schrittes auf und ab bewegten, und die Straßen ringsumher hallten noch wieder vom Gelächter und Lärm der spielenden Kinder. Frauen und Männer saßen an dem milden Abend auf den Treppen und sprachen leise miteinander. Hier und da riefen sie über die Straße den Nachbarn zu und erhielten eine freundliche Antwort. Nagel ging in Richtung der Ladespeicher. Er sah, wie Minute am Postgebäude, an der Bank, an der Schule und am Gefängnis Plakate anklebte. Wie genau und gewissenhaft er das machte, wie viel guten Willen er darauf verwandte und der Zeit nicht achtete, obwohl er den Feierabend gut hätte brauchen können. Nagel ging dicht an ihm vorbei und grüßte, blieb aber nicht stehen. Als er fast bis zu den Speichern gekommen war, hörte er eine Stimme hinter sich. Martha Gude hält an und sagt ganz atemlos: »Entschuldigen Sie, Sie haben mir zu viel Geld gegeben.« »Guten Abend«, antwortete er. »Machen Sie auch einen Spaziergang?« »Nein, ich war in der Stadt oben, vor dem Hotel. Ich habe auf Sie gewartet. Sie haben mir zu viel Geld gegeben.« »Sollen wir nun wieder mit dieser Komödie anfangen?« »Aber Sie haben sich geirrt«, ruft sie bestürzt. »Es waren mehr als 200 in kleinen Scheinen.« »Na, wenn auch. Waren es wirklich ein paar Kronen zu viel? Ein paar Kronen mehr als 200? Gut, die können Sie mir ja zurückgeben.« Sie beginnt ihr Leibchen aufzuknöpfen, hält aber plötzlich inne, sieht sich um und weiß nicht, was sie tun soll. Sie bat wieder um Entschuldigung. Es seien so viele Leute in der Nähe. Sie könne hier auf der Straße das Geld nicht herausnehmen. Sie habe es so wohl verwahrt. »Nein«, beeilt er sich zu antworten, »ich kann es ja holen. Lassen Sie es mich nur holen.« Und sie gingen zusammen heim. Sie begegneten vielen Menschen, die sie mit neugierigen Augen ansahen.